wünsch es dir nicht weg, sieh es nicht so, als sei es für immer. Unter uns gesagt, kann's doch eigentlich nur noch besser werden und nicht schlimmer. Und bin ich dann fort, treib aus dir den bösen Schmerz. Es ist ja nicht lang, bis ich mit dir kann, wiederfinden im Herz verborgenen Ort. Und ich glaub, darum nennen sie es den Blues. Zeit, die ich habe, diese Zeit nur ich und du. Lachen wie Kinder, leben und lieben, rollend wie Donner, versteckt wir blieben. Und ich glaub, darum nennen sie es den Blues. Einfach geradeaus, stell dir vor, mein Gesicht in deiner Hand. Leb die Sekunde, ohne zu zögern, vergiss niemals, ich bin dein Mann. Wart auf mich, Schatz, wein auch nachts, wenn es hilft. Doch mehr als jemals lieb ich dich schlicht, mehr als ich liebe das Leben selbst. Und ich glaub, darum nennen sie es den Blues. Zeit, die ich habe, diese Zeit nur ich und du. Lachen wie Kinder, leben und lieben, rollend wie Donner, versteckt wir blieben. Und ich glaub, darum nennen wir es den Blues. Wart auf mich, Schatz, wein auch nachts, wenn es hilft. Doch mehr als jemals lieb ich dich schlicht, mehr als ich liebe das Leben selbst. Und ich glaub, darum nennen sie es den Blues. Zeit, die ich habe, diese Zeit nur ich und du. Lachen wie Kinder, leben und lieben, rollend wie Donner, versteckt wir blieben. Und ich glaub, darum nennen wir es den Blues. Und ich glaub, darum nennen sie es den Blues. Und ich glaub, darum nennen sie es den Blues. Und ich glaub, darum nennen sie es den Blues.